Und wenn du manchmal isst, dann mit drei Fingern, diese drei Fingern, das mit dem Daumen, Zeigefinger und Mittelfinger, du isst davon. Wenn du das nicht mit drei essen kannst, dann mit fünf, kein Problem, aber mit der rechten Hand. Und man darf, damit man nicht jetzt denkt, dass du verpflichtet bist, mit Finger zu essen, du darfst auch mit einem Löffel oder mit Gabel essen, kein Problem. Aber wenn du mit der rechten Hand isst und mit drei Fingern isst, dann bevor du deine Hände wäschst oder bevor du deine Hände abwischst, dann leckst du deine Finger ab, weil es sein könnte, dass der Baraka, das wird der Segen an diesen Fingern bleibt, weil du damit gegessen hast. Barakallahu fikum, bis heute gibt es in manchen Ländern, ist es bekannt, bevor man isst, dann bekommt man so einen Schüssel und da bekommst du Seife und Wasser, Lagan nennen sie das, Lagan. Dann kannst du, die machen das und dann wäschst du deine Hände und dann isst du. Nach dem Essen, die bringen dir nochmal entweder diese Lagan oder die bringen dir ein Tuch, was nass ist. Und dann wischst du deine Hände. Und das ist auch Sauberkeit in diesem Sinne. Der Prophet sagte, bevor du abwischst, dann erstmal legst du deine Finger ab. Aber hier kam ein Wort, was nicht übersetzt worden ist. Und zwar, yul'iqaha ghayrahu. Das heißt, du legst das ab oder du lässt jemanden ablecken. Beispiel, deine Kinder, die können das ablecken. Deine Frau, du von deiner Frau. Kein Problem. Ja, ich meine, das Essen. Ablecken, die Finger. Es ist kein Problem. Manche werden sagen, eklig. Das ist nicht eklig, weil unsere Religion anders ist. Wir essen zusammen und wenn wir zusammen essen, dann gibt es mehr Segen eigentlich. Und übrigens, wenn fünf, sechs Leute von einem Teller essen, dann gibt es mehr Segen und dieses Essen genügt für mehrere Leute. Und schau mal, wenn du von einem Teller isst und wenn alle von einem Teller essen. Subhanallah. Auf jeden Fall, Barakallahu fikum, dann kommen wir zu der anderen Überlieferung. Und zwar nicht nur die Finger ablecken, auch den Teller ablecken. Deshalb, dass man, sage ich jetzt, seinen Finger nimmt und dass man den ganzen Teller, sage ich jetzt, abwischt mit Finger und dann ableckt, ist das kein Problem. Es ist überhaupt kein Problem. Und sowieso, das ist besser, wenn man dann die Teller wäscht. Ich meine, es gibt manche Brüder, mashallah, die sind Profi in dieser Sache, weil sie die ganze Zeit in der Küche stehen. Ja? Die Frau trinkt Tee und sie wischen, sie waschen die Teller und so weiter. Deshalb, das ist leichter, oder? Ja? Leichter. Okay, mashallah. Dann Barakallahu fikum, sagen wir, das nächste ist, wenn du ein bisschen, wenn das fällt auf dem Boden, das heißt, nochmal bitte die Regeln, was wir gesagt haben, erstmal Bismillah, dann Barakallahu fikum mit rechts essen, dann drittens von dem essen, was vor dir ist. Wenn man natürlich von einem Teller isst. Viele Leute essen von einem Teller. Ist gut, weil das mit Segen verbunden ist. Dann Barakallahu fikum, Jazakumullah khairan. Dann am Ende des Essen. Am Ende des Essens Finger ab. Teller ablecken. und dann Finger ablecken und dann natürlich am Ende des Essens Alhamdulillah sagen. Allah subhanahu wa ta'ala ist zufrieden, wenn ein Diener isst oder trinkt und am Ende sagt Alhamdulillah. Das ist gut, das ist wichtig auch. Dann barakallahu fikum, kommen wir zu diesem Thema, und zwar, wenn ein bisschen runterfällt, dann nehmen, sauber machen, essen, nicht verscheitern lassen. Nicht für den Shaitan lassen. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Man muss hier aufpassen, weil einige sagen, ach, das ist eklig. Nein, das ist nicht eklig. Außer jetzt, dass das Bissen, dein Essen zum Beispiel in einer Ecke gefallen ist, zum Beispiel, überleg dir, in Öl oder in, ich weiß nicht was, in Schlamm. Und da kannst du das überhaupt nicht jetzt sauber machen. Aber man sollte das versuchen. Wenn man nicht kann, dann kein Problem. Warum? Das wird, was ist der Sinn hier? Es geht um Segen für Essen. Also das kann sein, dass der Segen des Essens in diesem Bissen ist, barakallahu fikum. Und dann zuletzt kommt das Hadith, barakallahu fikum, jazakumullahu khairan. Sa'id ibn al-Harith fragte Jabir, sollen wir Wudu nehmen? Sollen wir unser Wudu erneuern nachdem wir gekochtes gegessen haben? Er sagte nein. Und hier muss ich erklären, barakallahu fikum, sagt Allah, und zwar am Anfang war die Sache so zur Zeit des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man musste Wudu nachholen, wenn man etwas gegessen hat, fleischmäßig oder was gekocht ist. Dann später wurde der Prophet sallallahu gefragt, ana tawadda'u min luhum al-ibli. Das heißt, sollen wir Wudu nachholen oder unser Wudu erneuern, wenn wir Kamelfleisch gegessen haben? Der Prophet sallallahu sagte ja. Dann hat man gesagt, und was ist, wenn wir Schaffleisch gegessen haben oder Ziegen? Der Prophet sallam sagte nein. Wenn du willst. Das heißt, am Anfang war Pflicht, dass man von dem Fleisch, nach dem Fleisch Speise, nach der Speise des Fleisches, dass man Wudu erneuert. Dann später ist es geblieben nur für Kamel. Aber alles andere nicht mehr. Wallahu ta'ala ala wa'ala. Aber hier hat er gesagt, dann haben wir uns, das war wenig Fleisch, weil die nicht so reich waren, die haben nicht so viel gehabt. Ja, und da haben sie ihre Arme, ihre Hände und ihre Füße dafür genommen, damit sie sich abwischen, weil das war Kalafikum, das war Fett, sehr viel Fett, und die haben auf ihrem Körper dann Fett gemacht. Natürlich heutzutage haben wir andere Regeln, sage ich jetzt diesbezüglich. Man überlegt dir jetzt, wenn du jemanden siehst, der isst und dann nimmt er seinen Fuß und der macht, ja, das ist eklig, was macht er da? Damals war das so. Das wird von dürfen, darf man. Aber wie sieht das aus in einer Zeit? Da brauchst du das nicht unbedingt zu machen. Das bedeutet, keiner sagt dir, du bist verpflichtet, deine Füße zu benutzen, um nach dem Essen dich abzuwischen. Keiner sagt sowas. Aber im Fall, dass du keine Möglichkeit hast, kannst du machen, weil das ein Körperteil von dir ist. Das ist nicht anders als Körper. Und solange du das wächst, dann ist das, barakallahu fikum, jazakumullahu khairan, klar in diesem Zusammenhang. Wallahu ta'ala, a'la wa'ala. Babu takthir al-aidi ala al-ta'am. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم طعام الاثنين كاف الثلاثة وطعام الثلاثة كاف الأربعة متفق عليه. وعن جابر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم يقول طعام الواحد يكفي الاثنين وطعام الاثنين يكفي الأربعة وطعام الأربعة يكفي الثمانية الحديث رواه مسلم بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا هذا حديث عظيم فيه أن البركة مع تكثير الأيدي على الطعام يعني كل ما يكون الناس أكثر على الطعام الله سبحانه وتعالى يبارك لهم في طعامهم ولذلك يكفي طعام الاثنين أربع مرة قال طعام الاثنين ثلاثة ومرة قال حتى أربعة يعني من ثلاثة إلى أربعة وهكذا وهكذا ولذلك بارك الله فيكم من المستحب أن يكثر الناس على الطعام لأن البركة مع الكثرة لما يأكلوا مع بعض فهذا من آداب الطعام ومن آداب النبوة بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا كابيتل 110 und zwar der hat gesagt hier zu mehreren zu essen aber normalerweise das ist was anderes باب تكثير الأيدي على الطعام das wird das viele Hände beim Essen da sind das wird viele Leute essen von einem Teller Und zwar, Barakallahu fikum, Jazakumullah khairan, das ist auch wiederholt, 759, Abu Huraira radhiyallahu anhu sagte, der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sagte, das Essen von zwei ist genug für drei und das Essen von drei ist genug für vier Leute. Und Jabir radhiyallahu anhu erzählte, ich hörte den Propheten sallallahu alaihi wasallam sagen, das Essen für eine Person ist genug für zwei. Und das Essen für zwei Personen ist genug für vier. Und das Essen von vier Personen ist genug für acht Personen. Deshalb, Barakallahu fikum, wenn mehrere Leute von einem Teller essen, dann gibt es mehr Segen im Essen. Und das ist genug dann für alle. Und wenn aber einzeln gegessen wird, dann hat man das Gefühl, man ist nicht satt und das Essen ist nicht genug für alle. Und deshalb Sunna ist, Wallahu ta'ala ala alam, und das ist klar, dass viele Leute zusammen von einem Teller essen, Barakallahu fikum, Jazakumullahu khair. Und das ist gut. Weil auch wenn man mit anderen isst, da gibt es erstmal zweitens auch da wird man sich ein bisschen schämen, so viel zu essen. Ja? Und deshalb, das wird genug für alle sein. Wallahu a'lam. Das ist auch eine Regel. Alhamdulillah. Babu adab al-shurbi wa istihbab al-tanaffus thalathan kharij al-ina wa karahiyat al-tanaffus fihi وإدارة الإناء على الأيمن فالأيمن بعد المبتدئ عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتنفس في الشراب ثلاثا يعني يتنفس خارج الإناء وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تشربوا واحدا كشرب البعير ولكن اشربوا مثنى وثلاث وسموا إذا أنتم شربتم واحمدوا إذا أنتم رفعتم الحديث ضعيف وهو عند الترمذي وعن أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أي تنفس في الإناء أي في نفس الإناء وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بلبن قد شيب بماء وعن يمينه أعرابي وعن يساره أبو بكر رضي الله عنه فشرب ثم أعطى الأعرابي وقال الأيمن شيب أي خلط وعن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بشراب فشرب منه وعن يمينه غلام صغيرة وعن يساره كبار فقال للغلام أتأذن لي أن أعطي هؤلاء فقال الغلام لا والله لا أؤثر بنصيب منك أحدا فتله رسول الله صلى الله عليه وسلم في يده في يده وضعه في يده صلوات ربي وسلامه عليه بارك الله فيكم الحديث الأحاديث واضحة الأحاديث واضحة بارك الله فيكم طبعا ليش ما يتنفس في الإناء ليش ما يتنفس داخل الإناء لأنه قد يكون أمر مستقذر أو قد يكون بعض الأمراض التي تدخل إلى غير ذلك أفضل وأبرأ أنه يتنفس خارج الإناء خارج الإناء لذلك بارك الله فيكم السنة أنه إذا شرب ما يشرب فرد دفعة واحدة لأنه البعير إذا شرب شوف البعير إذا وضع يعني إذا شرب الماء يشرب يشرب يشرب مرة واحدة لما ينتهي يرفع رأسه فنحن ما يجوز لنا أن نكون مثل البعير وإنما يشرب الإنسان بسم الله تنفس خارج الإناء إما يسمي مرة أخرى أو يشرب مباشرة ثلاث مرات ثم يحمد الله ولو أن حديث الترمذي ضعيف وإنما المعنى فيه صحيح أنه يشرب ثم يحمد الله سبحانه وتعالى إن الله لا يرضى عن العبد أو يرضى عن العبد إذا أكل أو شرب أنه يحمد الله سبحانه وتعالى وأما التسمية فواضح حتى ما الشيطان بارك الله فيكم يشرب معه أو يأكل معه وأما الحديثين في مسألة الأيمن فالأيمن وهو سنة النبي صلى الله عليه وسلم يعني يبدأ باليمين فكان غلام بجانبه طبعا الغلام قال له ما أثر بنصيب منك أحدا شلون النبي صلى الله عليه وسلم كله مبارك فيأخذ من النبي صلى الله عليه وسلم وما يقول واحد لا والله احترم وعطيه الكبار ما في هي وفي ذلك فليتنافس المتنافسون من يضيع على نفسه بركة أنه أن سؤر النبي صلى الله عليه وسلم يكون عنده فذلك هذه مسألة يجب أن يتنبه إليها والنبي صلى الله عليه وسلم ترك أبو بكر رضي الله عليه وأعطى الأعرابي فذلك صحيح أو أن يستأذن أي يستأذن فذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم أيمنون الأيمنون الأيمنون ألا فيمنوا ألا فيمنوا ألا فيمنوا طبعا اليوم يبدأوا بالأكبر هم لحديث كبر كبر لحديث كبر كبر فهذا لا بأس يعني إذا دخل إنسان وبدأ ولكن الأصل أن يبدأ بيمين المجلس فإذا بدأ بالكبير فيأخذ من الكبير على اليمين فيأخذ بالكبير على اليمين بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا ترينك زيتن und verlangen dreimal außerhalb des Gefäßes zu atmen und Abscheu in das Trinkgefäß zu atmen, so wie verlangen, das Getränk nach rechts weiter zu reichen, nach demjenigen, der anfängt. Und zwar, barakallahu fikum, Anas Ridwanullah alayhi berichtete, dass der Prophet sallallahu alayhi wa sallam sagte, dass der Prophet sallallahu alayhi wa sallam wenn er Wasser trank, dreimal zu atmen pflegte. Das wird außerhalb des Gefäßes, außerhalb des, sage ich jetzt, des Bessers. Ibn Abbas, radiallahu alayhi, überliefert, dass der Gesandte Allah sagte, trinkt nicht in einem Zug wie ein Kamel, sondern trinkt in einem, ihr zwei oder dreimal und sagt Bismillah. Und wenn ihr trinkt, dann am Ende Alhamdulillah. Diese Überlieferung bei Tirmidhi ist schwach. Diese Überlieferung ist schwach. Dann Barakallahu fikum Abu Qatada berichtete, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam verbot, während des Trinkens in das in den Napf hinein zu atmen, das wird in den Becher. Und Anas berichtete, Radwallah alayhi, dass der Prophet sallam verdünnte Milch, dass ihm verdünnte Milch gebracht wurde. Als gerade zu seiner Rechten ein Beduine vom Lande saß und zu seiner Linken Abu Bakr. Der Prophet sallam trank davon und reichte sie dann dem Araber vom Lande weiter und sagte, die Rechte hat Vorrang. Also die rechte Seite hat Vorrang. Und da barakallahu fikum, 761 bei euch, Sahel ibn Sa'ad erzählte, der Prophet sallallahu alaihi wasallam wurde was zu trinken gegeben, dann hat er getrunken und neben auf seiner rechten Seite gab es einen Jüngling und auf der linken Seite ältere Leute. Dann sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam zu diesem Jungen, erlaubst du mir, dass ich den Erwachsenen gebe? Der Junge sagt, nein, Wallah. Ich werde niemals mein Anteil von dir jemanden geben. Dann hat der Prophet sallam ihm das gegeben zu trinken. Was ist Anteil hier von dir? Das bedeutet, es gibt Segen. Der Prophet sallam ist gesegnet. Und dass er dir was gibt und sein, sage ich jetzt, Spuren seines Speichels an diesem Becher ist. Natürlich sollte man das nehmen, weil das gesegnet ist von unserem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und das ist nur für unseren Propheten sallallahu alaihi wasallam, barakallahu fikum, sollte man nicht vermischen mit anderen Themen. Diese Sache ist nur für unseren Propheten salawatu rabbi wa salamu alayhi und nicht für andere Leute. Deshalb die Hadithe sind, denke ich, klar, barakallahu fikum. Wenn man trinkt, dann sollte man nicht auf einmal trinken. Du nimmst das Becher und trinkst auf einmal. Nein. Bismillah, trinkst du ein bisschen, lässt du, atmest du draußen, dann nochmal und nochmal. Das ist besser so. Und dann, barakallahu fikum, wenn man trinkt und da gibt es auf der Leute, die wollen auch trinken, da gibt man auf der rechten Seite, weil der Prophet sallam sagte, Al-Aymanun, Al-Aymanun, Al-Aymanun. Das wird erstmal die Rechten, die Rechten, die Rechten. Und fängt mit der rechten Seite, fängt mit der rechten Seite an. Also barakallahu fikum, soll man aufpassen. Außer ist, dass man um Erlaubnis bittet, dass ein anderer gegeben wird. Natürlich heutzutage, wenn man reinkommt, dann sieht man, wo der Älteste da ist oder wo der wichtigste Person da ist und fängt bei ihm an. Gibt es dafür einen Beleg? Ja, es gibt einen Beleg. Und zwar, dass der Prophet sallam sagte, Kebbir, Kebbir, das würde, fang mal bei den Ältesten, bei den Ältesten. Und hier, man hat bei den Propheten angefangen, nicht bei einem anderen. Ich meine, da könnte man davon auch ausgehen, nicht unbedingt, dass der Prophet sallam auf der rechten Seite saß. Weil wenn jemand, zum Beispiel jemand kommt in diesem Raum rein, wo sollte man anfangen? Bei ihm eventuell. Aber wenn man bei mir anfängt, dann geht man auf der rechten Seite. Oder bei ihm zum Beispiel, da geht man auf der rechten Seite. Oder bei ihm auf der rechten Seite. Oder dort auf der rechten Seite. Immer auf der rechten Seite fängt man an. Und das ist barakallahu fikum auch eine Sitte des Trinkens in unserer Religion. Barakallahu fikum wa jazakumullah khair. Babu karahati shurbi min famil qurbati wa nahwiha. Wa bayan annahu karahatu tanzihin la tahrim. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اختناث الأسقية يعني أن تكسر أفواهها ويشرب منها وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يشرب من في من فم يعني السقاء أو القربح وعن أم ثابت كبشة بنت ثابت أخت حسان بن ثابت رضي الله عنه وعنها قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فشرب من في قربة معلقة قائمة فقمت إليه فقطعته رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح وإنما قطعتها لتحفظ موضع فمي رسول الله صلى الله عليه وسلم وتتبرك به وتصونه من عن الابتذال. وهذا الحديث محمول على بيان الجواز والحديثان السابقان لبيان الأفضل والأكمل لبيان الأفضل والأكمل. إذن يجوز التبرك بآثار النبي صلى الله عليه وسلم إذا كانت ثابتة أنها من النبي صلى الله عليه وسلم، فكان الصحابة يتبركون بعرق النبي صلى الله عليه وسلم وبريقه، ويتبركون بثيابه وبشعره، أما غير ذلك فلا. أما غير ذلك، أما في قبره لا، ما يجوز ذلك. أما بثيابه، فاليوم في بعض الناس، في بعض يعني أهل الكذب يأتيك بشعره يقول لك هي شعره من لحية النبي صلى الله عليه وسلم، والناس ترعي. طيب من قال إنه هي؟ لو كانت من النبي صلى الله عليه وسلم نتبرك به، ما في مشكلة. كان خالد بن الوليد عنده شعرات من النبي صلى الله عليه وسلم، كان في الحرب يأخذها يتبرك فيها، معلش، وهو طلب البركة لأنه النبي صلى الله عليه وسلم كله مبارك. ذاك كان صحابة، كان منهم سبحان الله، كان النبي صلى الله عليه وسلم يذهب إلى امرأة يعني قريبة النبي صلى الله عليه وسلم بالرضاع، والحديث عند البخاري، فكان النبي صلى الله عليه وسلم أم حرام، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يستلقي عندها ويتأخذ العرق وتضعه في إناء تتبرك به. وهنا أم ثابت كبشة بنت ثابت كانت تفعل هذا، كانت تفعل هذا لما النبي صلى الله عليه وسلم شرب من القربة، أخذتها حتى تتبرك بها فلا بأس. فإذا بارك الله فيكم، الصحيح أنه أفضل أنه لا يشرب من فم السقاء، هذا السقاء الآن ما تشرب من فم القنيني، أو إذا كان سقاء أو شيء ما تشرب من فمه، لأنه غيرك أيضا سيشرب منه. وإذا كان ما ترى داخل السقاء فما تشرب منه، إنما تفرغه في إناء آخر حتى ترى الذي فيه، وهذا سيأتي إن شاء الله، فانتبه لهذا يا رعاك الله. أما هنا الحديث أنه شرب، والنبي صلى الله عليه وسلم كذلك شرب واقفا، فهذا أيضا خلاف بين أهل العلم أنه هل يجوز الشرب واقف أم لا. هناك من أهل العلم يقول لا يجوز، وهناك من أهل العلم يقول كراهة الشرب واقفا، وهناك من يقول بالجواز لحديث علي ولهذا الحديث وغيره من الأحاديث التي جاءت في هذا الباب. ولكن المهم هنا بارك الله فيكم أن الإنسان ما يشرب من فم الشيء، وقد يكون أيضا من أحد يعني الأسباب أنه ما يكسر فم الأسقياء الأفواه، لأنه قد تجرح الإنسان، قد تجرح الإنسان إذا شرب منها. وليش ما تشرب أيضا من فم الأسقياء؟ لأنك ما تعلم، قد يكون داخل فيها شيء إذا ما ترى. وطبعا يعني وفي زمانهم تدخل أفعى، يدخل عقرب، الله أعلم، ما تعلم. فذلك لازم الإنسان يرى اللي في الداخل، والأفضل ما يشرب من فم الأسقياء. وهذه كراهة، كراهة ذلك، كراهة بارك الله فيكم، كراهة تنزيه وليس التحريم، والله تعالى على وعلى. بارك الله فيكم، جزاكم الله خير. أبشوي وسر ديركت أوس أينم وسر زك أو دا إن لهم zu trinken und Erklärung, dass dieser Abscheu nicht von einem Verbot herrührt, sondern von hygienischen Gründen. Wallah, der hat nicht hygienischen Gründen gesagt. Ach, was ist das für eine Übersetzung? Ich verstehe das nicht. Ja, aber diese Leute denken nicht, dass das, dass einige Leute das eines Tages lesen und die können Arabisch. Subhanallah. هذه ما في أمانة في الترجمة. ما هكذا يكون اللي يخاف الله سبحانه وتعالى. إذا ترجم الإنسان شيء يكون أمين في الترجمة، ما علم يقول ما أعلم، يحاول يترجم تقريبي، أما يأتي بشيء من راسه والله قال لك يجيني شجرندي، صح يجيني شجرندي، ولكن وين هذا الكلام؟ صلى الله عليه وسلم. أبو سعيد الخدري berichtet, dass der Gesandte Allah صلى الله عليه وسلم verboten hat, Wasser direkt aus einem Wassersack zu trinken. Und er hat auch verboten, sallallahu alaihi wasallam, dass man die Köpfe von den Gefäßen zu brechen, damit man davon trinkt. Abu Huraira radhiyallahu anhu überliefert, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam verboten hat, Wasser direkt aus einem Wassersack oder Krug zu trinken. Und die Kruge, wenn man Krug hat, dann darf man das nicht den Kopf schneiden. Thabit Kabsha bint Thabit radhiyallahu anha, die Schwester von Hassan ibn Thabit, berichtet: Einmal betrat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mein Haus. Er trank aus einem hängenden Wasserschlauch bei mir im Stehen. Da stand ich auf und schnitt die Öffnung des Wasserschlauches ab. Sie tat dies, um ein Andenken an den Propheten sallallahu alaihi wasallam aufzubewahren. Dieses Hadith beweist, dass es möglich ist, direkt aus einem Wasserbehälter zu trinken. Wohingegen die beiden Vorangehenden zeigen, dass es besser ist, darauf zu verzichten, und Allah weiß es am besten. Barakallahu fikum, die Kabsha radhiyallahu anha, oder die Thabit radhiyallahu anha, sie hat es gemacht, damit sie auch Segen ersucht. Segen ersucht bei Allah subhanahu wa ta'ala. Sucht bei Allah subhanahu wa ta'ala, weil sie, sage ich jetzt, von etwas vom Propheten sallallahu alaihi wasallam bei sich hat. Und das ist in Ordnung. Man darf Segen ersuchen mit den, barakallahu fikum, Spuren vom Propheten sallallahu alaihi wasallam. Sein Schweiß, Tropfen, seine Haare und sein Speichel, sein Blut, alles. Aber nicht bei anderen Themen. Das wird, man kann nicht sagen, ersuche Segen bei seinem Grab. Das nicht. Das ist beweislos. Aber die Sahaba radhiyallahu anhu haben Segen ersucht beim Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, und sie haben natürlich auch das gemacht. Khalid bin Walid zum Beispiel hat Herrchen vom Propheten sallallahu alaihi wasallam gehabt, und er hat Segen ersucht, als er auf dem Kampf war. Oder im Kampf war. Das bedeutet, wenn wir genau wissen, dass ein Haar vom Propheten sallallahu alaihi wasallam stammt, ja, oder Schweiß oder etwas anderes. Aber das, was manche Leute heute machen, indem sie ein Haar holen, sagen sie, das ist vom Bart des Propheten sallallahu alaihi wasallam oder von ihm. Solange man das nicht belegen kann, dann darf man das nicht annehmen, und man darf keinen Segen in solchen Themen ersuchen. Andere, sie ersuchen Segen bei zum Beispiel Gräbern, oder die denken beim Grab des Propheten, das ist alles falsch. Erstmal zu diesem Thema. Dann, das zweite Thema ist, der Prophet trank im Stehen. Und wir wissen, dass der Prophet das verboten hat. Deshalb ist es auch umstritten zwischen den Gelehrten. Manche sagen, man darf im Stehen trinken, andere sagen, man darf nicht im Stehen trinken. Aber hier, das ist ein Beleg, dass er das gemacht hat. Warum? Dann, das könnte sein, damit der Prophet zeigt, dass es in manchen Fällen erlaubt, im Stehen zu trinken. Dann, barakallahu fikum, dass sie auch Kopf des Wasserschlauches, Wasserschlauch, das ist Wassersack. Die haben Wassersäcke gehabt und die haben Wasser aufbewahrt. Die hat das geschnitten. Obwohl der Prophet sagte, schneidet das nicht. Aber er sagt, schneidet das nicht oder bricht nicht Kopf und Krug wegen was anderes. Aber hier hat sie das als aufbewahrt, damit sie Segen ersucht, weil der Prophet das berührt hat. Salawatu Rabbi wa salamu alayhi mit seinem Speichel. Dann barakallahu fikum, die beiden Hadithe von Abi Sa'id al-Khudri und von Abi Huraira radhiyallahu anhu. Der Prophet hat gesagt, man sollte nicht von Krug oder von Wasser sagt, direkt trinken. Man sollte das in einem Gefäß tun. Das ist, die Gelehrten sagen, damit man weiß, was drin ist. Weil es kann sein, dass drin Schmutz ist. Es kann sein, dass drin was anderes ist. Weil ihr kennt doch das Hadith. Ayman radhiyallahu alayha war die Betreuerin vom Propheten sallallahu alaihi wasallam. Sie hat ihn gepflegt, als er Kind war. Und in einer Nacht ist der Prophet aufgestanden und er wollte urinieren. Er hat nur einen Krug gefunden. Dann hat er drin uriniert, sallallahu alaihi wasallam. Und sie stand auf später. Sie wollte Wasser trinken. Dann hat sie diesen Krug gefunden. Da hat sie davon getrunken. Urin vom Prophet sallallahu alaihi wasallam. Deshalb damit das nicht passiert. Heute sage ich es anders. Ich weiß das. Aber wir erklären etwas, was mit dem Hadith ist. Deshalb heute ist es, barakallahu fikum, unerwünscht, dass man von, sage ich jetzt, von der Flasche direkt trinkt, wenn man nicht weiß, was drin ist. Und wenn andere davon auch trinken. Das wird, wenn du nicht weißt, was drin ist, es kann sein, dass drin was Schmutz ist oder etwas, was natürlich nicht gut ist. Jetzt, wenn du einen Krug hast und du bist in der Wüste, es kann sein, dass eine Schlange drin ist. Es kann sein, dass Tiere drin sind oder Skorpione oder Schlangen oder so weiter. Deshalb, man kann davon trinken, aber lieber nicht. Und wenn man nicht weiß, was in einem Gefäß ist, sollte man lieber davon nicht trinken. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Wir stoppen hier. Barakallahu fikum, jazakumullahu khairan. Wir stoppen an dieser Stelle. Das nächste Mal machen wir weiter. Heute haben wir 10 Hadith. Natürlich, das sind jetzt, wenn wir das Ganze. إذا بارك الله فيكم من آداب الطعام كذلك أن لا يتنفس في الإناء أنه لا يشرب